Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die aus der Gefangenschaft zurückgekehrten Jahwe, dem Gott Israels, einen Tempel bauten, da traten sie herzu zu Serubabel und zu den Familienhäuptern und sprachen zu ihnen, wir wollen mit euch bauen. Denn gleich euch suchen wir euren Gott und ihm opfern wir seit den Tagen Asarhadons, des Königs von Assyrien, der uns hierher gebracht hat. Serubabel aber und Jesua und die übrigen israelitischen Familienhäupter sprachen zu ihnen, wir haben nichts mit euch zu schaffen, dass wir mit euch zusammen unserem Gott einen Tempel bauen sollten, sondern wir für uns wollen Jahwe, dem Gott Israels, bauen, wie uns der König Cyrus, der König von Persien, befohlen hat. Da brachten es die Bewohner des Landes dahin, dass die Bewohner Judas die Hände sinken ließen und schreckten sie vom Bauen ab und dingten Sachwalter gegen sie, um ihre Absicht zu vereiteln, so lange als Cyrus, der König von Persien, lebte und bis zur Regierung des Darius, des Königs von Persien. Und während der Regierung des Ahasveros, im Anfange seiner Regierung, schrieben Bislam, Mitredat, Tabil und seine übrigen Genossen eine Anklageschrift gegen die Bewohner von Juda und Jerusalem. Unter der Regierung Artasastes aber schrieben Reum, der Befehlshaber, und Simsai, der Schreiber, einen Brief gegen die Bewohner von Jerusalem an Artasasta, den König von Persien, folgenden Inhalts. Der Brief war persisch geschrieben und ins Aramäische übersetzt. Reum, der Befehlshaber, und Simsai, der Schreiber, und ihre übrigen Genossen, die Dinäer, Afasatechea, Tapelea, Afasea, Akevea, Babylonia, Susangshea, Deher, Elamiter und die übrigen Völker, die der große und erlauchte Asnapar aus ihrer Heimat weggeführt und in der Stadt Samarien und in den übrigen Gebieten jenseits des Euphratstroms angesiedelt hat, und so weiter. Dies ist der Inhalt des Briefs, den sie an den König Artasasta sandten, deine Knechte, die Männer im Gebiete jenseits des Stroms, und so weiter. Kund sei dem Könige, dass die Juden, die von dir heraufgezogen sind, zu uns, nach Jerusalem, gelangt sind. Sie sind im Begriff, die aufrührerische und böse Stadt wieder aufzubauen und die Mauern zu vollenden, und die Fundamente graben sie bereits aus. So sei nun dem Könige kund, dass sie, wenn erst diese Stadt wieder aufgebaut und ihre Mauern vollendet sein werden, keine Steuern, Abgaben und Wegegelder mehr entrichten und so das Einkommen der Könige beeinträchtigen werden. Da wir nun aber das Salz des königlichen Palastes essen und deshalb die Schädigung des Königs nicht mit ansehen dürfen, darum senden wir und tun es dem Könige kund, damit man nachforsche im Buche der Denkwürdigkeiten aus der Zeit deiner Ahnen. So wirst du im Buche der Denkwürdigkeiten finden und erfahren, dass diese Stadt eine aufrührerische und Königen wie Provinzen schädliche Stadt ist und dass man seit uralten Zeiten Aufruhr in ihr angestiftet hat, deshalb ist diese Stadt auch zerstört worden. Wir tun dem Könige kund, dass du, wenn diese Stadt wieder aufgebaut und ihre Mauern vollendet werden, eben deshalb an dem Gebiete jenseits des Stroms keinen Anteil mehr haben wirst. Folgenden Erlass sandte der König an Reum, den Befehlshaber, und Simsai, den Schreiber, und ihre übrigen Genossen, die in Samarien und dem übrigen Gebiete jenseits des Stromes wohnten, heil. Und so weiter. Der Brief, den ihr an uns gesandt habt, ist mir deutlich vorgelesen worden. Und nachdem ich Befehl erteilt, hat man nachgeforscht und gefunden, dass sich diese Stadt seit uralten Zeiten gegen die Könige aufgelehnt hat und dass Aufruhr und Empörung in ihr angestiftet ward. Und mächtige Könige haben über Jerusalem geherrscht und ihre Macht über das ganze Gebiet jenseits des Stroms ausgedehnt, indem ihnen Steuer, Abgabe und Wegegeld entrichtet wurde. So erteilt nun Befehl, dass diese Männer ihre Arbeit einstellen, damit diese Stadt nicht aufgebaut werde, bis von mir Befehl erteilt werden wird. Und seid auf eurer Hut, dass ihr euch hierbei keine Versäumnis zu Schulden kommen lasst, damit nicht großer Schaden daraus erwachse zum Nachteil der Könige. Sobald nun der Inhalt des Briefs des Königs Artasasta Reum und Simsai, dem Schreiber, und ihren Genossen vorgelesen worden war, zogen sie in Eile nach Jerusalem zu den Juden und nötigten sie unter Anwendung von Gewalt zur Einstellung der Arbeit. Damals wurde die Arbeit am Tempel Gottes zu Jerusalem eingestellt und blieb eingestellt bis zum zweiten Jahre der Regierung des Darius, des Königs von Persien.